Und jetzt viel Spaß beim blog.juba.de Podcast. Ja, hallo nochmal zur 67. Folge. Nochmal, weil das war ich eben auch. Ach so, ich habe mich jetzt gerade gewundert. Aber stimmt. Ja. Das ist ja entstanden. Ach so, hallo auch von mir erstmal. Zur 67. Folge. So ist es. Das blog.juba.de Podcast. Bist du wieder auf dem Laufenden, René? Total. Ich informiere mich jetzt immer vor der Sendung, welche Sendung wir haben. Genau. Also ich habe ja schon gesagt, du bist der René. Ja. Jetzt erwarte ich eigentlich, dass du sagst, wer ich bin. Und du bist Stefan. Achso, sehr schön. Grüß dich, Stefan. Grüß dich. Und grüßt euch. Und hier haben wir noch zwei Krawallmacher. Ja. Und ich muss dazu sagen, es ist jetzt 21:01, wir können es ruhig ehrlich sagen, und es ist 21:01 ja. Und hier sitzt ein nicht mal zweijähriges Kind. Ein großes Kind. Und ein kleines Kind. Das klingt jetzt so, als würden beide Kinder noch wach sein. Nein, das große Kind schläft schon, das große Kind, was du meinst, ist die Frau, mit der ich zusammenlebe. Ach, sehr Julia. Schön. Ja. Wunderbar. So, du wolltest aber sagen, wie diese am Anfang die Anfangsbegrüßung entstanden ist. Genau. Und zwar zu den Aufnahmen für den Black Stories Podcast, weil da haben wir ja eine neue Stimme jetzt am Anfang. Genau, und das war so als Vorlage für Julia, wie sich das ungefähr anhören sollte. Das war jetzt so gemein, René, dass du das gesagt hast. Nein, ich. Und ich fand, Julia guckt jetzt auch ganz Ich fand, blöd. Verena hat es total toll gemacht, die ja hier in unserem Blogcast sonst immer die Ankündigung macht. Ja. Und ich wollte Julia nur, weil sie halt den Podcast nicht hört, damals vormachen, wie es sich ungefähr anhören müsste. Ja, also ich finde ja eigentlich schade, dass Julia nicht. Du kannst jetzt aufhören, böse zu gucken. Nein, sie guckt verwundert, würde ich sagen. Das klärt er bitte dann nach der Sendung. Ja. Genau. Julia hebt den Daumen. Nein, eigentlich ist schade, dass Julia da nur ihre Stimme sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Aber wir haben halt leider nur Audio. Oh. Okay, so, jetzt Stefan, macht Julia wieder. Ich habe dir vor der Sendung erzählt, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, wo wir einen Video-Livestream machen könnten. Also, das, wenn du wirklich so interessiert bist, dann können wir das gerne machen. Und noch ganz wichtig, weil du es gerade erwähnt hast, natürlich, Verena ist ja auch eine Stimme unseres Podcasts. Ja. Und der müssen wir natürlich ganz herzlich noch nachträglich gratulieren. Die hatte Geburtstag. Die hatte Geburtstag und es hat eine Schnapszahl geschlagen bei ihr. 33? Die 22. ist geworden, nehme ich mal. 22, genau. Gerne, alles Gute nachträglich zum 22. Genau, und die Party war super. Hör auf, du warst da? Nein. Hat sie dich nicht eingeladen? Mich auch nicht. Warum soll sie mich einladen? Da weiß ich doch nicht. Ich dachte, ihr seid so hier. Das kommt vielleicht noch. Mal gucken. Nächstes Jahr. Ja. Alles klar. Ja, dann jetzt schweifen wir ja schon so schnell vom Thema ab. Damit haben wir, glaube ich, gar nicht gerechnet, dass es so losgeht. Echt, es kann nur länger werden. Also wir haben eine Menge Stoff in der heutigen Sendung, unter anderem auch ein Gewinnspiel. Ja. Wollen wir schon mal verraten, was für ein Gewinnspiel? Was wir verlosen, meine ich? Ja, wir verlosen Eintrittskarten für ein Event, was im März ansteht. Und damit ihr nicht rätseln braucht, was für ein Event, können wir es gerade raus sagen, die CeBIT. Fünf Buchstaben, genau. Ja, die CeBIT. Und wir empfehlen euch, jetzt so ein bisschen aufmerksam zuzuhören. Ja. Für alle, die die Sendung in höherer Geschwindigkeit hören, lohnt es sich vielleicht auch mal ein bisschen langsamer oder in normalem Tempo zu hören. Ja. Genau. Also am Ende der Sendung gibt es die Frage und wie gesagt, hört ein bisschen zu, es wird nicht schwierig. Ja. Ich denke nicht, dass es schwierig wird. Drei von euch können Eintritts. Wir machen das so auf einem neuen Live-Niveau. Ich hab's befürchtet. Ja. Aber später mehr dazu. Genau. Wir haben ja auch wieder volle Zuhörerzahlen. Also wir haben wieder alle Zuhörer auf unserer Seite. Die waren ja durch das Dschungelcamp wahrscheinlich abgelenkt. Ne? Das Dschungelcamp hat ja so gute Quoten gehabt. Aber eigentlich waren wir doch auch so eine Fans vom Dschungelcamp, dass die eigentlich alle gehört haben müssten. Ja, wir sind quasi der Begleitpodcast zum Dschungelcamp ohne Dschungelcamp-Infos. Die Bild-Zeitung sozusagen. Ja, genau. Wir hatten letztes Jahr was ausführlicher berichtet gehabt über Dschungelcamp. Da hatten wir eine Themenfolge sogar, wo wir ekliges, also sowas von eklig, also mir würde jetzt noch schlecht nicht dran denken. Für die, die es nicht gehört haben, letztes Jahr, auch im Januar, 2008, wir haben es gerade geprüft, das war die 40. Folge, glaube ich, ne? Siehst du, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war die 40. Ja, ich glaub, wir verlinken die auf jeden Fall. Genau, die 40. Folge unseres Podcastes am 23. Januar, wenn ich richtig geguckt hatte, 2008. Ja, passt ja. Und da hatten wir, hier geht zu wie im Irrenhaus, da klingelt ein Telefon. Kaka hat da ein Kind gesagt. Hat Lena hat Kakerlumm. So, gut, dass ich gerade aufzeichne. Die Pause-Taste am Aufnahmegerät ist auch kaputt. Ja, nee, und wir hatten nämlich eine, wir hatten dieses Dschungelessen nachgestellt. Ja. Damals Marco als Gast. Stimmt, genau. Und da gab es so Sachen, ich weiß gar nicht mehr, so Raupen und sowas, ne? Ja, du hast den Känguru verspeist. Ja, also es war sehr unterhaltsam, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Sendung war leider ja ein Audio-Podcast. Ja. Hätte man als Videopodcast wahrscheinlich mehr von gehabt. Aber wir haben es überlebt. Das war ja dann doch nicht so schlimm wie in Wirklichkeit. Und um die Quote auch in der jetzigen Sendung ein bisschen hochzureißen, würde ich sagen, spielen wir nochmal unseren Dr. Doc. Genau, der uns die entsprechenden Hinweise gegeben hat. Ja, das ist nichts passiert. Da hören wir jetzt am besten nochmal rein. Okay. Ich denke, wir spielen uns einfach mal live durch. Genau, und natürlich, wer kann es professioneller erklären oder wer hat noch damit bessere Hinweise? Passiert. Genau, damit unser Leben nicht gefährdet wird, holen wir jetzt mal Dr. Doc. Hello, I'm Dr. Doc and I'm Hallo, ich bin Dr. Doc und ich möchte euch ein paar gute Ratschläge geben. Also hört gut zu. Alles, was ihr in den nächsten Minuten essen werdet, ist sehr, sehr... Also ich würde es nicht essen. Der meiste von dem Scheiß ist tot. Nehme ich an. Und wenn euch übel ist, dann übergebt euch bitte nicht in meine Richtung. Okay, Jungs, dann habt viel Spaß und bitte macht das nicht zu Hause nach. Don't try this at home, please. Okay, ja, das war der Einspieler aus der. Wir sollten so eine Themensendung noch. Jetzt kommt hier noch ein zweites Kind. Also jetzt sind wir komplett. Jetzt ist es wirklich wie im Dschungel. Ja. Das erste Mal aber eine. Aber jetzt schlägt 13. Eine Sendung mit Massen ja, anderen. Jetzt sind hier. Alle da. So, ich würde mal sagen, ich hole jetzt noch schnell die Nachbarn rüber. Ja. Vielleicht hat noch jemand in der Straße Lust. Kannst du ja mal rausrufen. Genau. Ja, heute tagt der offenen Tür hier. Genau. Lange Nacht. So. Ja, siehst du, bringt uns völlig aus dem Konzept. Aber wir sind doch Profis, uns total, bringt es doch nicht total. Aus der Bahn. Genauso Profi wie Hans Meiser, der ja auch schon mit 40% Marktanteil seine Sendung damals der Talkshow-Pionier. Ja. Und zwar 1992, ja. Hans Meiser erfindet das deutsche Fernsehen neu. Die Talkshow. Die Talkshow. Die Hans Meiser Show. Sehr erfolgreich damals, 40% Marktanteil, wie gesagt, genauso wie das Dschungelcamp ja jetzt. Und Hans Meiser hat den Grundstein für das Bürgerfernsehen sozusagen gelegt. Er hat den Otto Normalverbraucher von der Couch ins Fernsehstudio geholt. Aber bei Hans Meiser waren es doch noch so normale Talks, ne? Also unter anderem auch Pocher. Ja, ja, ich weiß. Schmidt. Ja, ja. Ja, aber es driftete dann so ein bisschen langsam ab, dass das normale Volk. Bei Hans Meiser auch? Doch, ich möchte meinen schon so ein bisschen. Guck mal, Pocher zum Beispiel. Wer war ein Pocher damals? Ja, ein stinknormaler. Der war noch nichts. Die Themen waren wahrscheinlich noch nicht so hausgebacken. Jetzt muss ich kurz eingreifen, das Telefon, das Kind hat... Sie ruft jetzt in 0190 Nummer an. Nee, ist gesperrt. Ach so, Gott sei Dank. Ja. Und sie hat es gehört und hat das Telefon zur Seite geschmissen. Genau, nee, es war, ich denke, es waren dann später auch so normale Themen, aber halt nicht sowas, was man dann in den Folgejahren gesehen hatte, wo es dann nur noch um... So ein Test ging. Und ja, Vaterschaftstest. Und aber er hat den Grundstein den gelegt. Ja, und zwar, wie gesagt, 1992 hat er zusammen mit RTL Plus eine Firma gegründet. Crea TV, ja. Produktions GmbH. Kreativ bestimmt abgeleitet. Hey. Und ja. Man muss ja sagen, René hat heute auch so in Talkshow-Manier. Ich habe mir halt ein paar Infos. Gemacht. Ich dachte, wir werden und heute. Und hinten mal drauf ist unser Logo. Ja, ganz nein, groß. Ist es nicht. Nee, da steht ganz groß, nicht vergessen. Ja. Ja, also wie gesagt, mit RTL Plus hat er seine Produktionsfirma gegründet damals. Und die ist ja jetzt, hat Insolvenz angemeldet. Ja. Hat man sicherlich gehört. Die Firma in Sachsen ist davon nicht betroffen. Er hat zwei Stück, eine in Hürth, eine in Sachsen. Ach so. Das betrifft nur die Firma in Hürth. Ja. Hans Meiser hat sogar 1993 den Bambi bekommen. Aha, für seine Talkshow-Ideen. Das weiß ich nicht, ob es für die Talkshow war. Hm. Und er hat noch andere Talkshows produziert mit der Firma Crea TV. Ja. Weißt du welche? Nee, aber die haben schon öfter gesehen. Bärbel Schäfer, ja. Oliver Geissen. Ja. Sind wahrscheinlich die am Anfang dann mit hochkommen. Und Notruf. Ja, Notruf war ja sehr bekannt. Das fand Sendung. Ich schade, dass es nicht mehr kommt. Genau. Ja, so viel zu... Hans Meiser. Genau, also wie gesagt. Passend dazu gab es ja noch eine Insolvenz in der letzten Woche. Warte, lass mich überlegen. Du als Fernsehmann aus Berlin müsstest es doch eigentlich wissen. Ich weiß nur von einer Neugründung. im Fernsehbereich. Sag nur Fernsehen aus Berlin? FAP, genau. Ja, FAP. Genau. FAP gibt es nicht mehr. Betroffen das sind schon 29 Mitarbeiter. Und ein paar Azubis. Aber der Betrieb läuft. Aber der Betrieb läuft weiter, auf jeden Fall. Und soll. Ist der in der Insolvenzphase immer so? Ja, ne, der Insolvenzverwalter hat auch gesagt, es soll einfach erstmal so weitergehen. Bei Hans Meiser war es übrigens auch so, der hatte wohl einen großen Auftrag am Haken. Hm? Der war ich glaube, daraus ist nichts geworden jetzt. Ja. Das hätte ihn wahrscheinlich vor der Insolvenz gerettet, aber ja. Stimmt, FAP ist pleite. Aber du warst immer bei TV Berlin. Ja. Die sind ja auch schon pleite, die werden ja von einem Bauunternehmen jetzt geführt. Aus Österreich, ne? Ich glaube, ja. Aber da hat man lange nichts mehr gehört in die Richtung. Sonst war es doch fast jährlich irgendwie immer. Ja. Wenn man Fernseher macht, dann läuft es aber. Ja, na gut. Ja, genau. Sehr schön. Tja. Was hast du denn noch auf deinem Zettel? Achso, ich habe ich bin ein Star, holt mich heraus, betrifft. Ach, immer noch? Nee, fällt mir gerade noch ein. Die haben gegen Gottschalk gewonnen, ne? Aber Gottschalk hat zum ersten Mal wieder ordentliche Quoten gehabt im zweistelligen Bereich. Ja, also liegt hat jetzt mich schon jetzt nicht zurück. So wirklich interessiert. Die Hundekacke, der Tierkot, der dort bei auf dem ZDF lief. Ja, da dachten alle, auch geruhig, ach, ne? Kommt der schon im Dschungelcamp im ZDF? Man hat versucht, das Niveau vom Dschungelcamp irgendwie zu erreichen. Ja. Und das Geheimnis der guten Quote sozusagen ist aber wohl bei der Programmleitung nicht so gut angekommen. Ja. Genauso bei wie einigen Pocher, Politikern. Genau wie Pochers Stauffenberg. Ja, wobei ich glaube, damit, glaube ich, bringt man dem noch mehr Aufmerksamkeit entgegen. Na, ich habe gehört, für Pocher war es wohl nicht gut. Also man überlegt, ob er nicht demnächst dann weg doch nicht mehr AD. Bei den... Weil doch nicht. Es wurde sogar, es war eine Äußerung vom aus dem Rundfunkrat, die hieß, Herr Pocher sollte sich doch überlegen, wieder zu den Privaten zu gehen. Ach so. Naja, kann ich nicht nachvollziehen, aber ist egal. Okay, kommen wir jetzt zum Thema Sport. Sport. Machen wir es drin. Fernseh-like. Stefan, den Sport bitte. Den Sport? Da gab's. Wir machen Smalltalk-mäßig wie bei RTL, so hier. Ah, ja, ich bin, Stefan, ich was bin jetzt mal Ulrike von der Grünen. Genau. Und ich bin hier Klöppel. Genau. Jetzt klöppel ich dir mal eine Vorlage hin. Genau. Das Kind macht komische Geräusche. Ja. Ja, Stefan, was haben wir denn Sportliches? Irgendwas, wo sich einer vielleicht eine Rippe gebrochen hat? Haha, René, die 1 Million Tote bei dem Flugzeugabsturz sind ja gar nichts gegen den Mann, der seine REC-Firma verklagt hat. Nein. So kann ich das noch aus Switch oder so. Echt? Ja. Erzähl, jemand hat eine REC-Firma verklagt. Ja, genau, REC, also dieses Tongerät. Ne? Er ist nicht hochgekommen. Der war gut. Okay, nein, und zwar ein 31-jähriger Italiener mit Namen Igor Cassina hat, oder wer den nicht kennt, das ist der REC-Olympiasieger von 2004, hat seine Gerätefirma verklagt, und zwar auf Schadensersatz wegen einer verpassten Medaille bei den letzten Olympischen Spielen in Peking. Im Dezember 2007 brach im Training ein REC, als er dran übte. Ja, und er verletzte sich dabei und musste 2 Monate pausieren. Und das hat er halt als Grund gesehen, warum er nur Vierter wurde bei Olympia. Und hat er deshalb, quasi auf Schadensersatz geklagt. Genau, ne? Hat er jetzt sozusagen... Wie viel Geld? Das steht ja gar nicht. Ach so. Ja, sehr kurios. Sehr, ja, das fand sehr ich sehr kurios. Interessant, aber dachte ich erst nach Amerika, aber war nicht Amerika. Ja, ich habe auch was Kurioses. Echt? Chibo hat einen Werbeslogan zurückgezogen. Ja, war das... Mit Esso war, zusammen? Ja, genau, mit Esso. Ja, und zwar jedem den Seinen. Jetzt fragt man sich, warum. Deswegen habe ich recherchiert. Ja. Also, der Grund ist, dass jedem den Seinen eine abgewandelte Form des Spruches jedem das Seine ist. Ja. Kommt aus dem Lateinisch, also kommt... Im Lateinischen heißt es wohl sum cuique oder so, also ich kann jetzt kein Lateinisch. Ja. Und das war der Grundsatz im antiken Griechenland, ein Grundsatz im antiken Griechenland. Hm. Geprägt wurde dieser Spruch, heben das Seine durch den Philosophen Cato dem Älteren oder dem, ja, Cato der Ältere. Das Ganze vor ungefähr 2000 Jahren. Aha. Und den Spruch haben unter anderem auch Plato und Cicero verwendet. Ja. Und die Bedeutung des Spruchs, jedem das Seine, ist, dass man jedem das Seine zukommen lässt. Also, dass man seinen Beitrag zur Gemeinschaft leistet. Mhm. So, Stefan, jetzt müsstest du... Achso, ich habe noch ein... das wurde übrigens auch der Spruch eben, dass seine auf dem Adlerorden verwendet, der von Friedrich dem I. gestiftet wurde. Und jetzt müsstest du eigentlich sagen, ja, warum... Ja, ich kenne ja den Hintergrund. Ah, du kennst den Hintergrund. Also der Zentralrat, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, der hat diesen Spruch im Zusammenhang mit der Tchibo-Werbung kommentiert mit, dass es eine nicht zu übertreffende Geschmacklosigkeit ist, diesen Spruch zu verwenden. Und wer jetzt noch nicht weiß, worum es geht, der steht genauso wie ich da. Und da hat auch der Vize des Zentralrats der Juden gesagt, dass der Geschichtsunterricht wahrscheinlich sehr schlecht ist und schuld daran ist, dass wir nicht wissen, was jedem das Seine für eine Bedeutung hat. Man kennt wahrscheinlich andere Sprüche aus dieser Zeit. Ja, und zwar geht es darum, dass dieser Spruch in der Nazi-Zeit missbraucht wurde. Hm? Der stand nämlich ganz groß auf dem Eingangstor des KZ Buchenwald. Ach so. Ja. Und das wusste ich zufällig nur, weil ich einige Tage zuvor eine Reportage gesehen hatte über Juden, ja, über ein Konzentrationslager und die sozialen Struktur der Juden in diesem Konzentrationslager. Und da habe ich durch Zufall ein Tor gesehen und da stand dran, jedem das Seine. Aha. Und da dachte ich noch so... aha. Also ich hätte das ich hab's nicht damit in Verbindung gebracht. Ich auch nicht, ja. Und also das ist der Grund, warum Tchibo diesen Spruch zurückziehen musste. Wobei ich glaube, ja, was heißt musste? Die haben es gemacht. Sie haben es gemacht, ja. Sie haben gesagt, die Werbeagentur, der war wohl die Tragweite dieses Spruches nicht. Oder der. Nee, ich glaube, dass dieser Spruch damit zu tun hat, weil es garantiert nur ein geringer Bruchteil der Bevölkerung. Und das wusste zum Beispiel auch nicht Nokia. Ja. Die haben nämlich 1998 auch mit dem Spruch jedem das Seine Werbung gemacht für diese austauschbaren Hüllen. Mhm. Ne? Dann hat im selben Jahr Rewe damit Werbung gemacht mit dem Spruch Grillen, jedem das Seine. Mhm. Dann 1999 hat Burger King Handzettel mit dem Slogan verteilt, jedem das Seine. 2001 hat die Münchner Merkurbank für ihr Kontoführungsmodell Werbung gemacht mit dem Spruch, jedem das Seine. Ja, also Tchibo steht nicht allein da. Tchibo hat sich entschuldigt, aber wie gesagt, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum da einer irgendwo sitzt und sich dann auf einmal so echauffiert darüber. Also, ja, also ich kann es dann auch nicht nachvollziehen. Weil da muss man auch sagen, die Nazis haben auch guten Tag und auf Wiedersehen gesagt, ne? Also dann müsste man... Ja, aber das geht ja jetzt wieder in eine Diskussion. Ich hatte Eva Herrmann nicht alles hatten. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der halt auch, der es genauso sieht wie eben die Gegenseite, die dann sagt, nee, um Gottes Willen, sowas darf man nicht machen, das ist ein absolutes No-Go. Und der hat auch gesagt, er findet es mangelhaften Geschichtsunterricht, wenn man nicht weiß, dass dieser Spruch eben mit dem KZ Buchenwald in Zusammenhang zu bringen ist. Ja. Und wie der Zentralrat der Juden auch sagt, solange noch ein einziger Mensch diesen Spruch mit dem KZ Buchenwald in Verbindung darf bringt, man den nicht verwenden. Darf man ihn, sollte man ihn nicht verwenden. Ja. Genau. Aber er ist halt wahrscheinlich ein kontroverses Thema. Ja, das auf jeden Fall. Weil wie gesagt, zumal Tchibo ja verwendet jedem den Seinen. Ja, also das ist... Gut, da würden dann wieder die Sprachwissenschaftler kommen. Ja, dann dürfte man Sachen wie Heilpflanze auch nicht verwenden. Ja, also da, ich glaube, da könnte man sich wahrscheinlich zu Tode diskutieren. Heilpflanze. Heilpflanze, genau. Ja. Ja, da brauchst du ja nicht lachen. Das wirft dir gleich ein negatives Bild auf uns alle. Ja, wie gesagt, also kann man seine Meinung zu haben. Also ich kann es akzeptieren, wenn Leute das so sagen. Ist nur schade um das Geld, was halt für diese Werbekampagne dann verbrannt wurde quasi. Also fürs Unternehmen ist es vielleicht doppelt doof. Ja gut, das zahlt man in den Tchibo-Produkten wieder zu. Ja. Aber die Tchibo-Produkte sind total toll, würde ich jetzt sagen. Aber das Image hat nicht gelitten von Tchibo. Nein, warum? Ja. Na? Okay. Sehr schön. Das ja, sehr lehrreich. Ja. Sehr informativ, muss ich mal sagen. Hast du was Lehrreiches denn für was uns? Lehrreiches? Ich habe gemerkt, du hast ja schon an meinem Rechner gestanden und im Internet recherchiert. Ich musste noch mal was gucken, weil ich habe neulich beim Radio hören ist mir der Begriff zu Ohren gekommen und ich wusste ehrlich gesagt nicht, was es ist. Und zwar ein Eponym. Weißt du, was ein Eponym ist? Ein Eponym? Das hört sich an wie Eponym. Ein Eponym. Hört sich an wie ein lateinisches Wort. Du hattest doch Deutschleistungskurs, oder? Aber ich glaube, nee, das hat damit wenig zu tun. Hat mit Deutsch, nee, hat mit Biologie zu tun. Denn nein. Hört sich so ein bisschen an wie Polyp, hätte ich jetzt so. Ja, mit Nym ist immer so eine Sache. Synonym, Eponym. Ja, ist doch was aus der Sprache. Ja, na, ist es ja auch. Epo. Ein Eponym. Ja, klar. Ganz klar. Was benutzen, wenn du deine Namen... Ich weiß, was es ist. Eponym. Epo ist dieses... Dopingmittel. Nein, das ist kein Dopingmittel. Das ist ein Nahrungsmittelzusatz für Fahrradfahrer. Ach so. Stimmt, so kann man es auch. Man muss es ja positiv ausdrücken. Ne? Genau. Nein, Eponym. Was benutzen, wenn du die Nase schnauben musst? Meist ein Taschentuch. Ein Taschentuch, gut. Dann ist es kein Eponym. Sondern? Du hast schon wieder so viele Sachen mit drin, wo ich... Merk dir mal Taschentuch und merk dir mal... Fahrradfahren, ja. Wenn ich kein Taschentuch benutze, ein eponymes Hochziehen oder was? Nein, ich dachte, du sagst jetzt, dann benutze ich ein Tempo oder so. Achso, nee, ich würde ein Taschentuch benutzen. Ah, ja. Okay, und dann müsste es ja jetzt eigentlich schon die Lösung sein. Also ein Eponym ist ein Wort, so wie für Tempo, was in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist? Ja, sozusagen eine Sprachlichkeit für eine, zum Beispiel eine real existierende oder kann auch eine fiktive Person sein. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, was ein Eponym ist. Nenn mal ein Beispiel. Ne? Also Tempo ist zum Beispiel ein Eponym. Ja. Was hat man noch? Googeln könnte doch dann auch eins sein, oder? Geht das in die Richtung? Also ob es Tätigkeiten sind, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Das Google. Das Google. Also Ceva. Ja, Ceva genau. Zum Beispiel auch. Genau. Also überall, wo man zum Beispiel Firmennamen verwendet für Sachen, also Markennamen zum Beispiel, ja, ne? Genau. Wo man die verwendet, okay, wo man eigentlich gar nicht den Markennamen sagen müsste. Ah ja, die sich quasi in den festen Sprachgebrauch, genau. Festen Sprachgebrauch etabliert haben. In der Altersgruppe ist es. Also bei Wikipedia gibt es da eine sehr ausführliche Erklärung. Kommst du zufällig durch Tempo da drauf? Wie durch Tempo? Na, bist du durch Tempo da drauf gekommen auf das Enonym? Ich glaube, da war ein Beispiel mit Tempo. Weißt du, aber warum, ich sag's selber, warum ist Tempo denn gerade in so aller Munde eventuell? Weiß ich nicht. 80 Jahre Tempo. Das war, glaube ich, genau auch der Grund. Genau, sag ich doch. Okay. Tempo, Happy Birthday Tempo. Tempo ist 80 Jahre alt geworden, seit 1928. Ah, die Taschentücher werden noch jetzt noch frisch hergestellt. Kleiner Rechenfehler. Ja. Seit 80 Jahren. 29 existieren die Tempo-Taschentücher. Und ich würde mal sagen, das ist doch genau der richtige Punkt, um vielleicht die Geburtstagskinder... Haben wir welche? Ja, wir hatten doch schon Verena gratuliert. Haben wir ja schon Tempo am Ausschuss. Und dann gibt es diese Woche noch ein Geburtstagskind im Blog, aber wir dürfen ja nicht vorher gratulieren. Aber wir können verraten, wer es ist. Ja. Na, wer ist es? Ich tippe auf... Dirk hatte schon lange nicht Geburtstag. Nee, der hat nicht. Nein, das ist die Maite. Maite, wollte ich gerade sagen. Die wieder ein Jahr jünger wird. Auch an ihr geht die Zeit nicht vorbei. Oh. Nein, Entschuldigung. Ich habe sie lange nicht gesehen. Du hast sie ja gerade erst Maite, gesehen. Entschuldigung. Ja. Okay. Jung wie immer. Jung wie immer. Gut, pass auf. Dann habe ich auch ein Rätsel für dich. Nachdem du ja Eponym gesagt hast, ja. Ein Rätsel für dich und für alle Zuhörer. Also wenn ihr jetzt gerade an einem Rechner sitzt, dann gebt doch mal bitte in Google ein Cottbus Logo Stadt der Energie. Wenn ihr das getan habt, klickt bitte auf den obersten Beitrag, der wahrscheinlich aus dem Fontblock kommt, und schaut euch jetzt noch einmal das neue Logo von Cottbus an. Denk kurz drüber nach und dann sag mir mal, was es sein könnte. Stefan hat es vorhin schon gesehen. Er fand es gar nicht so tragisch. Die Medien sehen es anders. Ach so? Ja. Ja, aber dann hat doch Cottbus schon alles erreicht, was sie wollten. Die haben Aufmerksamkeit. Okay, im Gespräch sind sie auf jeden Fall. Aber ob das gut oder schlecht ist, ist die andere Frage. Man redet aber über Cottbus. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dieses Logo, also das neue Stadtlogo von Cottbus, es wurde gesucht, ein Logo, mit dem Cottbus sich präsentiert. Nach außen national und international präsentiert. Ja. Und zwar sollte eine Wort- und Bildmarke gebildet werden. Ich sag nur Biberlin. Genau, im Prinzip dasselbe, mit demselben Erfolg. Denselben Misserfolg, ja. Erfolg, wie auch. Ja, das war ein Kreativwettbewerb. Der war zugänglich für Bürger und Bürgerinnen sowie Agenturen. Hm? Es wurden 61 Vorschläge eingereicht. Und einer hat gewonnen. Der eine hat 8.000 Euro bekommen. Hm? Ne? Und der zweite Platz hat 2.000 Euro als Entschädigung bekommen und der dritte Platz 1.000 Euro als Aufwandsentschädigung quasi. Ne? Ja, und... leider ist nicht herauszufinden, wer dieses Logo gemacht hat. Es gibt eine zweiseitige Erklärung des Urhebers von dem Logo, aber die ist nicht unterzeichnet. Da steht halt nur, ist das Logo so ein bisschen erklärt. Ja. Es sieht, für die, die es jetzt nicht sehen können... Ein bisschen bunt aus. Ja, es sieht sehr seltsam aus. Also der Slogan ist fürstliches Cottbus. Hm? dann ist dort drunter, ihr müsst mal euch, schnaubt euch mal die Nase kräftig und dann macht ihr das Taschentuch auf und guckt rein. Und wenn ihr vielleicht... Am besten, jetzt wenn ihr noch eklig, eine Erkältung oder Nasenbluten habt. Genau. Dann passt ich wollte es nicht sagen, aber genau so ist es. Ja. Dann, und darunter steht dann Stadt der Energie. Im Prinzip, das ist doch cool. Ich kann mir mein Cottbus-Logo selber machen. Ja. So, fürstliches Cottbus, denke ich mir. Dann nehme ich das Taschentuch raus, mache es auf und denke dann Stadt der Energie. Ja. Ja, okay. So, wird es so ungefähr sieht das Logo aus und also es ist so, es sieht so ein bisschen, um mal ernsthaft zu sein, wie eine Amöbe irgendwie aus, die ineinander gedreht ist, die alle Farben hat, die es auf der Welt gibt. Ja. Ja. Und da ist nämlich schon das Problem, wer sich mit Logo-Design ein bisschen auskennt, weiß, ein Logo muss sehr stark verkleinert funktionieren. Ein Logo muss druckbar sein, ein Logo muss faxbar sein, ein Logo muss auf einen Briefbogen kostengünstig projizierbar sein. Mhm. Ein Logo muss als Autoaufkleber irgendwo raufmachbar sein und das ist schon anhand, als Stempel auf dem Hintern? Nein. Achso, Julia hat hier gerade ein Zeichen gegeben, Stempel auf dem Hintern. Mhm. Ja, richtig als Stempel halt, ne? Und dieses Logo macht das alles sehr, sehr schwierig. Also ich möchte nicht derjenige sein, der den Auftrag kriegt, mach mal einen Stempel davon. Ja. Also. Ja, und wie gesagt, der Urheber ist scheinbar unbekannt. Also wenn ihr es rausfindet, bitte teilt es mir mit. Das würde mich ganz stark interessieren. Ja. Die Jury bestand laut Aussage von Cottbus, oder zumindest steht es so auf dem Stadtportal von Cottbus, aus Experten aus dem Bereich Marketing, Journalismus, Design, Wirtschaft und Politik. Aber jetzt widersprichst du dir doch mit dem, was du gerade gesagt hast. Also es ist wirklich, ich finde es peinlich, vielleicht erkenne ich nur auch nicht den wahren. Du hast keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Also ja. Vielleicht ist es auch mit Kunst, das kann nur mit Kunst zu tun haben. Ja, dann haben wir sowieso keine Ahnung. Ja, dann sind wir sowieso außen vor. Ja, also der Oberbürgermeister saß in der Jury, dann eben ein Mitarbeiter oder ich weiß nicht, ob sogar der Geschäftsführer war, einer Agentur, die im Kommunikationsbranche tätig ist. Mhm. Dann die Cottbuser Kongressmesse und Touristik GmbH. Und dann gab es noch eine fachliche Beratung zur Umsetzung dieses Logos. Also der war auch noch dabei, der zur Rate gezogen wird, ob sich das überhaupt umsetzen lässt, das Logo. Und das war ja ein Mediengestaltungsproduktions GmbH. Und ich muss, also hier der Pückler, kommt der irgendwie aus Cottbus, ne? Pückler? Fürst von Pückler. Grüß Julia. Pückler. Julia. Normalerweise sollte Julia ja heute eigentlich am Laptop sitzen und jetzt auf Zuruf recherchieren. Ja. Ja, ein Erbe von denen, der hat das auch als sehr peinlich empfunden und hat gesagt, er rät, dass man vielleicht nochmal nach einem Logo sucht. Aber ich glaube, da ist nichts mehr zu machen. Die Jury ist zufrieden mit der Wahl. Mhm. Die sagen, okay, es ist vielleicht ein kontroverses Logo, dadurch sind wir im Gespräch. Ja, so sieht's aus. Ja, siehst du. Fürstliches Cottbus. Mhm. Hat auch eine Audiomarke jetzt. Ja. Okay, Stern. René. Dann wird es mal Zeit für Musik, würde ich sagen. Ach Mensch, die haben wir ja heute total unterschlagen. Wir spielen die mal am Ende heute. Nee, lass uns die spielen schnell. Wir wollten ja unser Gewinnspiel auch noch machen. Ja, stimmt. Wir gucken jetzt beide auf die Uhr. Da steht st-000.waff. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Oh, ja. Kurz vor einer halben Stunde. Ja, okay, wir machen jetzt ganz schnell Musik. Und dann kommt das Gewinnspiel. Und dann kommt gleich das Gewinnspiel und vorher kommt noch was anderes. Ich hatte mir den Song aufgeschrieben. Ah, hier ist er. Wir hören jetzt People Coyote mit dem Song Pass on Love. Aus passend, Anlass, hatten wir auch gesagt. Passend zum Valentinstag. Ja. Genau. Gebt eure Liebe weiter. Und wir bringen euch jetzt ein bisschen in Stimmung mit Musik. Bis gleich. Okay. Willkommen zurück aus unserer Musikpause. Genau, müssen wir euch jetzt wieder rausholen. Die wir auch halber mal Werbepause nennen. Verträumten Valentinsstimmung. Ja. Wir haben jetzt quasi Werbung für den Valentinstag gemacht. Und ich möchte nochmal Werbung machen für Twitter. Oh nee. Nein, nicht für Twitter, sondern für deinen Twitter-Account. Wir haben ja einige der News, die heute hier gefallen sind, könnt ihr schon viel, viel früher erfahren. Ach, das stimmt gar nicht. Natürlich. Erzähl nicht so einen Mist. Hör zu, ich habe festgestellt, alles, was ich twittere, ist einen halben Tag später oder bis einen Tag später in den großen Portalen zu lesen. Natürlich. Also, www.twitter.com/S6523. Die Adresse in eurem Browser eingeben. Ihr müsst euch nicht bei Twitter anmelden. Ihr könnt, wenn ihr einen Google-Reader oder einen anderen RSS-Aggregator habt, könnt ihr ihn abonnieren, einen RSS-Feed. Einfach, ihr braucht. Ja, das wissen doch die Leute jetzt. Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Twitter ist übrigens so ein super Startup-Unternehmen. Ja? Rate mal, wie viele Mitarbeiter Twitter hat. Bestimmt 5 Stück. Nee, 26. Ach, 26, mittlerweile. Aber 3 Dreierspitze. Drei Leute führen das Unternehmen, gegründet 2006 und so stark besucht, dass 2007 es zu einigen Ausfällen kam. Ach. Ja. Twitter verdient kein Geld. Ja? Sagen sie. Sie haben 2008 keine Einnahmen gehabt, offiziell. Offiziell. Ja. Das Unternehmen kommt aus San Francisco und wahrscheinlich weiß man nur in San Francisco, wie man mit einem Unternehmen ohne Geld zu verdienen 26 Mitarbeiter beschäftigen kann. Ja. Nee, es ist wohl durch. Dankeschön, Lena. Es ist wohl. Mir werden gerade noch Karten reingereicht. Ich muss kurz neue Informationen. Neue Informationen. Twitter wird durch Risikokapital irgendwie finanziert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Vielen Dank, durch die Werbung auf deiner Twitter-Seite. Genau, durch die Werbung, die ich auf meiner Twitter-Seite mache. Und Twitter ist für die Technik-Freaks unter euch in Ruby on Rails geschrieben. Ah. Ja. Und ich habe Erfahrung mit Ruby on Rails und weiß jetzt auch, warum Twitter so langsam ist. Also. Ja. Weißt du, wer der berühmteste Mensch Twitter? Ist, der vorletzten, der jetzt so zuletzt noch groß getwittert hat? Der Präsident von Amerika. Genau. Obama hat getwittert, die NASA twittert. Barack. Obama. Barack. Ja, Barack, wie wir ihn nennen, in unserer Community. Ja. B-Punkt. Ja, ich glaube, er ist auch ein Follower von mir, um mal in der Sprache der Twitterer zu sprechen. Nee, lohnt sich anzugucken. Nicht wundern, wenn es immer nur so kurz ist. Man hat nur 140 Zeichen zur Verfügung, weil SMS halt. Es kommt, genau, da kommt es auch her. Also es war dafür gedacht, dass ich per SMS halt einen Tweet, einen sogenannten Tweet absetze. Ach so. Ne? Und per SMS auch die anderen die Rückantworten erhalte. Mhm. Was in den Staaten ja sehr kostenaufwendig ist. Ja. Weil man bezahlt man Geld, wenn man eine SMS bekommt? Das weiß ich nicht. Du hattest mit Telefonieren, bekommt, ne? Ja. Beim Telefonieren war es so. Durch Sarah aus Amerika, wissen wir das. Ja, genau. Wo kommt Twitter her? Was bedeutet das? Switchern. Genau. Hast du doch schon mal erzählt. Habe ich schon erzählt? Ja, ich gebe mir mal einen Switchern. Genau. Genau. Also wie gesagt, guckt euch mal an. Vielleicht sind ein paar interessante News für euch bei. Hm? Alles, was ich so toll finde, was ich Tolles bei meinen Streifzügen durchs Internet finde oder ach so, einfach höre. Nur kopiert, ja. Natürlich. Schreibe ich dort nieder. Ja. Ihr kommt quasi an Informationen aus erster Hand. Quasi. Und den Toilettengang dokumentiere ich. Nein. Ja, Stefan, gut. René, jetzt gibt's was. Jetzt gibt's was zum Gewinnen. Ja. Erzähl. Du erzähl, du hast das organisiert. Nein. Wir müssen, die Credits gehen natürlich an jemand anders. Genau, an unseren Blogger Dirk. Dirk. Der hat uns auf die Idee gebracht, dass wir euch die Chance geben, drei Karten, also drei Hörer bekommen. Stefan, nein, eine drei. Karte. Drei Stück. Ja. Das drei. Sind ja. Nicht ein, nicht zwei, drei Stück, René. Und das heißt, drei Leute. Ja, bekommen eine Eintrittskarte für die CeBIT in Hannover vom. Ich habe es mir aufgeschrieben, 3. bis 8. März 2009 in Hannover. Der Messe hat Dirk selber gemalt. Richtig, selber. Nein, es sind echte Karten. Absolut. Nein, also, wir würden hier ja keine kopierten Karten kaufen, keine gefälschten Karten. Ja, sehr schön. Zumindest hat er die bei eBay für 1 Euro. Nein. Also, da könnt ihr euch drauf verlassen. Sehr schön. Finde ich toll. Genau, also herzlichen Dank schon mal an Dirk, aber jetzt ist ja die Frage, was müsst ihr tun? Ja. Ich denke, wir stellen eine ganz einfache Frage, die sich auf das in dieser Dreiviertelstunde Gesagte bezieht. Ja. Zum Beispiel könnten wir ja fragen, wir machen jetzt mal kurz, ich mache mit Stefan mal ein kleines Brainstorming, ihr könnt kurz zuhören. Wir können zum Beispiel fragen, wie heißt der Doktor aus unserem Dschungelcamp? Wäre zum Beispiel so eine Frage, sowas. Ja. Oder wir können fragen, wie sieht das Logo von Cottbus aus? Ja. Naja. Nee, denk dir was aus. Du hast doch die Themen, die wir heute besprochen haben. Wir könnten auch sagen, nimm das. Wie heißt der Vogel, der sich im Namen des Mannes, dessen Firma Insolvenz angemeldet hat, steckt? Obwohl, die ist kompliziert. Ja. Die ist zu kompliziert. Das können wir euch nicht zumuten. Doch, natürlich. Aber jetzt entscheide dich, René. Nein, du. Mund, Stefan. Mach du. Okay, soll ich die erste nehmen? Ja, mach. Jetzt hast du es entschieden. Okay. Also, ganz einfache Frage. Am Anfang der Sendung haben wir einen Einspieler gemacht. Von einem Doktor, der uns bei unserer Dschungelsendung Hinweise oder während unserer Dschungelsendung Hinweise gegeben hat. Und wir möchten wissen, wie dieser Doktor heißt. Ja? Haben wir doch gesagt. Wollen wir A, B oder C sagen? Nee, nein, das ist doof. Das noch blöd. Nee, wir sind ja nicht nur in live. Also, wie gesagt, hört euch entweder die 40. Podcast-Sendung nochmal an. Sicher, Ausgabe 40. Versucht einfach, ihr könnt im Blog, blog.juba.de, an der rechten Spalte ist ein Suchfenster. Da gebt einfach Dschungel ein, für die Leute, die nicht wissen, wie es geschrieben wird. D-S-C-H-U-N-G. Wir haben noch auch schlaue Hörer. Die wissen das. Ja, aber wir sollten auch den nicht schlauen Hörern eine Chance geben. Ach so, ja. Oder den Hörern, die jetzt den Podcast in so hoher Geschwindigkeit hören, dass sie vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, was wir am Anfang erzählt haben. Also, okay. Ja, und was macht man dann mit der Lösung? Man stellt sich ans Fenster und ruft sie laut raus. Und wenn wir sie hier hören, dann... Genau. Nein. Ich würde sagen, du nimmst die entgegen. Ja, ich mache euch mal ein paar Vorschläge. Und zwar könnt ihr in unseren Blog gehen und das Kontaktformular ausfüllen, beziehungsweise diesen Beitrag hier kommentieren. Schreibt uns einfach die Lösung. Nee. Ah nee, das wäre ja blöd. Dann wäre die ja öffentlich, Stefan, die Lösung. Aber ihr könnt trotzdem Kommentare abgeben. Am besten ist es mit dem Kontaktformular oder per Mail. Per Mail, genau. Am blog@juba.de. Oder ruft uns an und verratet uns die Lösung auf unserer Mailbox unter Berlin 030 202 368 03. Ja, und vielleicht gewinnt ihr ja. Genau. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Genau. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sowieso. Familienangehörige dürfen nicht mitmachen. Genau. Und bitte macht nur mit. Auch nicht Leo. Ist ja schon wieder da. Das heißt schon wieder. Und, wenn alle anderen da sind, darf doch Leo auch. Es ist jetzt 21.38 Uhr. Ja. Ich werde gleich wirklich nochmal das Jugendamt. Wieso hat das Jugendamt bessere Betten oder was? Ich werde dem Jugendamt einen Link schicken. Bitte macht Folge bei dem Gewinnspiel nur mit, wenn ihr auch über wirklich nach sein Hannover wollt. Und das genau, richtig. Ja, weil das wäre sonst schade. Wer den anderen gegenüber unfair. Ganz wichtige Info noch. Dieses Jahr gelten die CeBIT-Karten nicht für den öffentlichen Nahverkehr. Ja. Zum ersten Mal seit 10 Jahren. Also, ihr müsstet euch eine Fahrkarte selber kaufen. Wenn ihr aus Hannover kommt, macht es die Sache vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Genau. Oder ihr wollt, vielleicht habt ihr auch schon eine Freikarte und wollt noch einen Freund mitnehmen, dann spielt er einfach mit und. Ups. Genau. Ja. So ist das. Und wir sehen die Karte bei eBay. Genau, wir achten. Ich habe schon, genau, ich habe abonniert. Bei eBay, Firmen, bei eBay kann man das Suchworte abonnieren als RSS-Feed. Ja. Ungefähr so wie mein Twitter-Account als RSS-Feed abonnierbar ist. Ja. Sind auch Suchen als RSS-Feed. Sehr schön, René. Das wolltest du nochmal loswerden. Ja. S6523. Okay. Gut. Gut. Ja, wir kümmern uns jetzt mal um die Kinder. Ja. Jeder stopft ein Kind ins Bett. Genau. Und ja, und euch hören wir in 2 Wochen wieder. Ja, wir freuen uns drauf. Zur 68. Folge. Und vielleicht haben wir bis dahin ein Mittel gegen Kinder gefunden. Ja, das ist jetzt zu spät. Das hättet ihr mal vorher nutzen sollen. Ach, da gibt es Mittel schon vorher. Da gibt es Mittel gegen Kinder. Ja. Vielleicht können wir die einfach mal in der nächsten Sendung besprechen. Genau, so machen wir das. Alles klar. Also seid gespannt. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Genau. Und danke fürs Einschalten. Ja. Bis dahin. Also 2 Wochen Verhütungstipps bei blog.juba.de. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Wir sind fertig, ihr könnt wieder rumschreien. So, Krach machen. Ja, komm mal hier. Ja. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.